1. Dies ist das Wort des Herrn, das Hosea, dem Sohn Beeris, offenbart Word, waren die Könige Usija, Ahas und Hiskia über Judah sowie Jerubim, der Sohn des Josh, über Israel herrschten. 2. Als der Herr begann, durch Hosea zu sprechen, forderte in auf, ein untrue Frau zu heiraten und kinder mit ihr zu zeugen, die das Volk den Herrn verlassen hat und geistlich untrue begett. 3. Daraufhin heiratete Gomer, die Tochter de Blames, wel schwanger Word und im einen Sohn gebar. 4. Der Herr befahl ihm, den Sohn Jezreel zu nennen, die er bald die Blutschuld von Jezreel und der Familie Jakes bestrafen und das Kanitem Israels bin den Word. 5. An jenem Tag Word ICH die militarisch stork Israels brechen, in dem ICH ihren Bogen in der Ebin von Jezreel's Schmetri. 6. Nachdem SIE Ernut schwanger geworden war und ein Tochter geboren hat, wise Gottinnen, SIE the one Erbarmen zu nennen, die er Israel künftig kein Vergebung mehr gewahren Word. 7. Dem Haus Judah hingen versprach a Barmherzigkeit und Rettung durch den Herrn, ihren Gott, wobei er betonte, das dies nicht durch militarisch Mittelwei Bogen, Schwert oder Reiter geschehen Word. 8. Nachdem SIE die Tochter in Twont hat, Word Gomer Abermals schwanger und bracht einen weiteren Sohn zur Welt. 9. Schließlich ordnet Gotten, den Sohn nicht mein Volk zu nennen, Jutlich zu machen, das die Israeliten nicht mehr zu ihm gehorten und nicht mehr Gottesiei.